Eine Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders KBS zufolge veröffentlichte ein Professor der Dongguk-Universität am 22. Oktober in einem Seminar der Gesellschaft der Geschichte der Neuzeit und der Gegenwart ein Material mit dem Beweis, dass Japan bereits in der Vergangenheit die koreanische Insel Dok nicht als sein Territorium anerkannt hatte. Bei diesem Material handelte es sich um eine Landkarte für Mittelschulbildung, die im Atlas des Reiches Japan, das in den Jahren 1888 und 1892 vom Geologischen Erkundungsbüro des Landwirtschafts- und Handelsministeriums herausgegeben worden war und in den japanischen Lehrbüchern erschienen war. Im Atlas des Reiches Japan waren sogar auf den Inseln, die kleiner als die Insel Dok sind, die Bergzeichen, aber auf den koreanischen Inseln Ulung und Dok keine davon. Auch auf der Asienkarte im Lehrbuch von Yamagami, dem repräsentativen Geologen und Verfasser der Geographie-Lehrbücher in Japan, lag die Insel Dok außerhalb der japanischen Grenzlinien.